Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Uncasts. Episode 374 ist heute angesagt, Phantomprozessoren. Ja, wenn ich heute das öfteres Mal eine kurze Pause einlege, ich kann schon gar nicht mehr sprechen, ja, dann, und sich das dann so anhört, ja, dann bitte verzeiht mir, weil ich muss gerade einen Kaffee schlürfen, ja. Ich habe gerade eben die Rios-Wochensicht aufgenommen, da habe ich rumgestammelt ohne Ende. Ich bin überhaupt nicht fit, keine Ahnung wieso. Also verzeiht mir bitte die Kaffeegeräusche im Hintergrund, ja. Außerdem, die neue Nespresso Barista Edition ist herausgekommen, ja. Die muss ich mir ja gleich einverleiben, aber nee, heute ist es wirklich nur wegen Koffein gehalten. Geht halt nicht anders. Tja. Thema Pixel 2. Vielleicht brauche ich auch deswegen den Kaffee, ja, damit ich bei dem Thema wach bleibe. Ja. Pixel 2, paar neue Gerüchte was zu den Prozessoren. Da werde ich ausführlich nochmal drüber reden, denke ich. Und ich hoffe, ich kann mich zurückhalten, dass der Rant nicht ganz so schlimm ausfällt. Und ja, News gibt es dann auch wieder, jede Menge und App der Woche. Gut, Thema Pixel 2, wasserfesten Always-On-Modus. Ach, tja, also zunächst mal, Pixel 2, da gibt es noch ein paar Sachen zu sagen. Ja, es ist jetzt gesichert, dass das Pixel 2 von oder auf den Bändern von HTC kommt. Ich weiß nicht, warum das überhaupt irgendwo noch eine Rolle spielt, warum das immer genannt wird, weil es vollkommen unbedeutend ist, vollkommen Humbug. Ja. Es werden die Fertigungsstraßen benutzt und Grundbaukasten der Teile. Ja. Für das Pixel 2 Design bei Google. Also es ist ein Google-Phone und kein HTC-Phone, aber es muss ja immer wieder erwähnt werden, deswegen gut. Das Pixel XL wird auf den Fertigungsstraßen von LG produziert werden. Vielleicht haben die genug Kapazitäten für das größere Display oder was weiß ich, was da eben der Grund dafür ist. Jedenfalls auch Google-Design und die Fertigungsstraßen von LG werden da benutzt. So. Wenn ihr es darauf jetzt festnageln wollt, nee, ich kaufe mal kein HTC oder nee, ich kaufe mal kein LG, seid ihr selbst schuld, sorry, dass ich heute irgendwie so direkt bin, ich habe halt keine Lust, um einen heißen Brei zu reden, ne? Das ist ein Google-Phone und kein HTC und kein LG. Also Vorurteile gegenüber einer dieser Marken könnt ihr vergessen, weil die keine Rolle spielen, ja, gar keine Rolle. Die haben selbst da die Qualitätsüberwachung ist da eine andere, ja, und das ist auch keine große Sache. Das wissen wir auch schon von Firmen wie zum Beispiel Foxconn, die neben dem iPhone noch dutzende andere Smartphones von Android im Android-Bereich produzieren. Und da wird eben auch Qualitätssicherung gemacht. Vielleicht bei dem einen Billighersteller ist die Fehlertoleranz einfach höher, deswegen sind die Teile günstiger oder ist die Fertigung günstiger. Und bei dem anderen ist es eben wesentlich teurer und dann werden eben auch mehr Qualitätskontrollen durchgeführt. So ist es. Also man kann auch nicht sagen, dass von dem einen Werk ist was schlecht und von dem anderen Werk ist es gut. Ja, wenn Google der Meinung war, HTC ein extra Ding zu zahlen, dass die jedes Teil auf Herz und Nieren überprüfen, dann wird die Qualität von HTC 100% okay sein. Genau dasselbe gilt für LG. Ja. Und wenn die für ihre eigenen Phones vielleicht aus Kostengründen da das nicht ganz so ernst nehmen mit der Qualitätskontrolle, dann sind eben, wären da eben mehr Ausfälle, wobei ich bei beiden Firmen jetzt nicht unbedingt hier groß negative Sachen jemals festgestellt habe. Gut. Der 3,5 Millimeter Klinkenstecker, Mann. Der wird wohl wegfallen. Ja. Das heißt, Kopfhöreranschluss, kein herkömmlicher, stattdessen geht es über USB-C. Wenigstens liegt ein Adapter gleich dabei, so ein kleiner Dongle, das heißt, man muss nichts mehr extra kaufen. Dennoch, meine Bedenken natürlich, da kann dann ja quasi per Switch ja, bestimmte Inhalte, also die Ausgabe untersagt werden sozusagen in dem ersten Schritt. Welches Verfahren da jetzt zum Einsatz kommt oder nicht, weiß ich noch nicht. Komplizierte Sache, es gibt beim USB-C ja einen Audioausgang, ja, aber auch eine digitale Audioschnittstelle. Ist die digitale Audioschnittstelle kann ohne Probleme per Switch einfach abgeschaltet werden. Das heißt, ein Anbieter möchte nicht, dass ihr den Ton von seiner App auf der Stereoanlage hört, ja, weil er dafür dann eine Premium-Version hat, die 20 Euro im Monat kostet, ja, dann geht es nicht. Und das ist meiner Meinung nach wieder ein ganz schönes Stück Freiheit, die die Menschen eben weggenommen bekommen bei ihren Smartphones. So war das auch im TV, trotz aller Beteuerungen, ja, hat man jetzt damals, als aufs Digital-TV umgestellt wurde, gesagt, nein, Kopierschutz wird es nie geben. Alles, was man sehen kann im TV, kann man auch nach wie vor aufnehmen. Ja, Pustekuchen, dann kam RTL und hat gesagt, das sehen wir aber anders, ja. Und hat eben hier teilweise Flags gesetzt, sodass man manche Sachen eben nicht mehr aufnehmen konnte, beziehungsweise eben auch verhindern konnte, dass später dann bei HD Plus, dass man eben pausieren konnte, oder, beziehungsweise die Aufnahme stoppen konnte oder so, Werbung rausschneiden, ne? Also ich muss schon sagen, das finde ich äußerst bedenklich. Ich möchte einen 3,5 mm Klinkenstecker haben und das, obwohl ich sowieso also eigentlich einen Kopfhörer nur über Bluetooth mache, aber ich möchte die Möglichkeit haben, ja, das auch eben analog zu machen über die entsprechenden Ausgang, den man eben auch so nicht abschalten kann. Spezifisch und dann ist alles klar, dann sind die Tücher im Trocknen oder was weiß ich. Ja, genau. Laut 9to5 Google gibt es das Pixel 2 klein, 64 GB, ab 64 GB, es gibt allerdings auch eine 128 GB Version, 32 GB Version gibt es nicht mehr, was ich auch sehr vernünftig finde. Muss bedenken, wenn das Pixel 2 dann letztendlich rauskommt, ist schon fast 2018, 32 GB geht ja gar nicht mehr beim Top-Gerät. Ja, bei dem Pixel XL habe ich jetzt nichts gehört wegen dem oder gelesen wegen dem Speicher. Ich gehe mal davon aus, dass dort mindestens auch 64 GB die kleinste Option ist, vielleicht hat Google, das würde ich mir wünschen, da noch eine Option im Petto, dass sie sagen, okay, wir machen nur noch 128 GB und haben dann noch eine 256 GB Version. Das wäre ganz gut, wäre vernünftig, dann könnte das Pixel 2 XL dann auch zum iPhone aufschließen, bei dem es ja eine 256 GB Version gibt. Ja, also das wäre schon schön. So, und jetzt mal zu diesem, also wasserfest, ja. Ja, gerade ich als Geocacher finde es natürlich besonders schön, wenn ein Smartphone nicht gleich kaputt geht beim Regen. Von daher ist IP68 gar nicht schlecht. Wer denkt, man kann dann damit unter Wasser ein Foto machen, der wird mit Pech ganz schnell bestraft dafür, für solche Gedanken überhaupt gehabt zu haben, ja, denn das sollte man nicht tun. Das ist rein theoretisch hier mit diesen 3 Meter, halbe Stunde unter Wasser oder 1 Meter, was weiß ich, das ist rein theoretisch und da müssen auch ein paar Voraussetzungen dafür gegeben sein. Ich glaube, unter anderem müssen die Buchsen abgedichtet werden. Also in der Praxis vollkommen sinnbefreit, ja. Am besten hat es bisher Sony hinbekommen mit dem Tablet Z3 Kompakt. Da konnte man das tatsächlich also mal riskieren. Trotzdem gab es hin und wieder ein paar Sony-Geräte, die dann eben hier Wasser ins Gerät ja, aufnahmen und dann eben das Zeitliche segnen. Das war nicht so gut. Ich glaube, es gibt auch in den USA eine Klage dafür, aber gibt es ja sowieso für alles eine Klage. Es werden ausgesprochene Low-Light-Kameras sein, das heißt, mit ganz, ganz schlechten Lichtverhältnissen, ja, soll diese Kamera dann funktionieren. Und es soll auch hier, wie bei den Vorgängermodell oder bei den aktuellen Pixeln, keine optische Bildstabilisierung geben, sondern elektronische Bildstabilisierung. Das finde ich auch ganz okay. Denn es hat sich herausgestellt, dass die elektronische teilweise zu gut ist. Ja, das hat man beim Video beispielsweise gemerkt. Da wurde es nachträglich per Patch etwas entschärft, damit die Videos nicht so unnatürlich wirken. Ja. Von daher ist eine optische einfach nicht nutzbringend. Ja. Das hat man eindeutig gesehen, war die ganze Zeit eine der besten Kameras oder die beste Kamera überhaupt, trotz dem fehlenden OIS. Und deswegen ist es auch nicht mehr sinnvoll. Außerdem noch ein anderer Grund. Dass sich da die Leute nicht Gedanken drüber machen, ist wirklich äußerst interessant. Wenn eine Kamera für besonders dunkle Aufnahmen gut geeignet sein soll, bringt eine optische Bildstabilisierung nichts. Im Gegenteil, sie kann sogar störend wirken, ja, weil die Kamera versucht, falsch zu korrigieren. Das ist zum Beispiel etwas, wenn ihr eine normale Digitalkamera habt und macht damit wirklich Low-Light-Aufnahmen, ja, dann gibt es das Problem, dass es von der Software her, die Ansteuerung von der Software her, diese optische Bildstabilisierung nicht mehr richtig funktioniert. Das heißt, man ist höchstens noch auf eventuell bei teuren Kameras verbaute Gyroskope etc. angewiesen, die erkennen, wenn man die Kamera bewegt. Ja, aber nicht mehr die optische Auswertung des Bildes, weil die kann nicht erfolgen. Ja. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel manueller Fokus wirklich bei ganz dunklen Objekten, ja, oder zum Beispiel dunkle Umgebung, dort ist ein Lichtpunkt, ja, und das Smartphone bzw. Kamera kann nicht fokussieren, weil es nicht genug erkennt auf dem Bild. Wie soll man das Bild scharf stellen, wenn man es nicht genug erkennt? Ähnlich ist es dann eben auch bei der optischen Bildstabilisierung. Wie soll das Bild optisch stabilisiert werden, wenn das gar nicht mehr erkannt werden kann? Andererseits ist diese elektronische Image-Stabilisierung, die arbeitet ja anders. Ja? Das bedeutet, also im Detail will ich das jetzt erklären, das würde die Sendung sprengen, aber grob mal, ja, werden mehrere Aufnahmen gemacht. Das wird alles intern extrem schnell verarbeitet. Ja, es werden mehrere Aufnahmen gemacht und dadurch ergibt sich eine Abweichung. Diese Aufnahmen können dann auch elektronisch rausgerechnet werden. Das heißt, da kann man dann schon Konturen erkennen, auch die Software kann die dann erkennen. Und dann wird das Bild quasi so berechnet, ja, als ob es ja eben eine stabile Aufnahme war. Ja, das ist ein bisschen kompliziert, hört sich auch sehr abstrakt an, dass sowas überhaupt funktioniert, ist ja auch ein Wunder, muss man ganz klar sagen, aber Google hat da viel gemacht. Auch hier soll ja die künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen bei diesem Verfahren. Und da gibt es noch ganz andere Möglichkeiten. In Zukunft werden wir wahrscheinlich Sachen haben, wie zum Beispiel, dass wir aus einem Pixelbrei auf einmal ein richtig gutes, scharfes Bild bekommen können. Ja, also das, was ich mich immer drüber lustig gemacht habe, so mit CSI und was weiß ich, wie die ganzen Dinge heißen, ja, wo man dann so eine schreckliche, billige Kamera sieht, ja, die macht dann ein Bild von jemand und da kann man nur ein paar Pixel erkennen, dann, ja, kannst du hier was machen, ne? Dann tippt die was am Computer ein, auf einmal wird aus diesem Pixel wird ein scharfes Bild und man kann zum Beispiel das Gesicht von jemand erkennen. Und das funktioniert beispielsweise schon. Das hat Google schon gemacht. Ja, die haben also es ermöglicht, aus dem Pixelbrei ein scharfes Gesicht zu errechnen, durch die künstliche Intelligenz. Wie funktioniert das? ähnlich wie mit der Vorstellungskraft, ja, von Menschen. Man nimmt ein Bild auf und kann sich dann vorstellen, wie das aussieht, obwohl man die Information eigentlich nicht hat. Aber man weiß, wie das jetzt zum Beispiel aussehen wird in der Realität. Ja? Und das ist super praktisch. Nicht so praktisch für die Leute, die eh schon Aluhut tragen, die werden des Wahnsinns werden, ne? Das ist ganz klar. Aber sowas wird wohl in den nächsten Jahren interessant werden. Bestimmt noch nicht beim Google Pixel 2, ich wollte es aber nur mal erwähnt haben. Also die elektronische Image Stabilization ist grenzenlos. Ja? Wenn die mit der entsprechenden KI zusammenarbeitet, habt ihr wesentlich bessere Ergebnisse als mit einer optischen Bildstabilisierung. Und das hat man auch schon gesehen, dass man eben die nicht braucht beim Pixel. So, nächster Knackpunkt ist Always On. Ich habe ja eigentlich erwartet, dass Android Oreo auch Always On bringt auf das Pixel. Das hatte Verizon auch gesagt. Mhm. Und es war wohl nichts damit. Denn es scheint wohl nichts zu werden mit der Always-On-Funktion beim normalen Google Pixel. Die haben das wohl verwechselt mit dem Ambient-Display, was es sowieso schon immer gab. Also das heißt, wenn man eine Nachricht kriegt, geht dann das Screen an. Ja, brauche ich nicht. Hier dieses My-Band reicht mir vollkommen aus, was ich da drauf sehe, dann wenn eine Nachricht reinkommt. Schade eigentlich, ich hätte es mir wirklich gewünscht, dass zum Beispiel ein Teil vom Display dann aktiv wird, um zum Beispiel die Uhrzeit dauerhaft anzuzeigen, ja, oder Stoppuhr oder ähnliches, ja. Das wäre wirklich ganz, ganz toll gewesen, aber das wird wohl so nicht sein. Auch hier gibt es wiederum nur die Funktion, dieses Daydream, also das hat zum Beispiel die Uhr einzublenden oder ein Foto laufen zu lassen, also Diashow, wenn man das am Ladegerät hat oder am Autodock. Ja, aber eben nicht grundsätzlich. Von daher finde ich das natürlich extrem schade. Man kann sich natürlich jetzt behelfen, um zum Beispiel einen Dock zu simulieren. Ja. Ich glaube, auch in den Developer-Einstellungen könnte man, glaube ich, diese Autodock-Funktion gewaltsam aktivieren. Aber ich hätte wirklich lieber was Vernünftiges mit einem Ambient-Display, wo dann auch sich die Ingenieure Gedanken machen, wie das aussieht mit dem Stromsparen. Warum es nicht gemacht wird, weiß ich nicht. Das Display selbst, es ist ja ein AMOLED-Display, die sind prädestiniert dafür, für solche Funktionen zu machen. Vielleicht konnten die oder kann man eben im Pixel aus anderen Gründen das nicht tun. Ja? Möglicherweise sagen die, ja, wir könnten zwar das machen, aber das braucht immer noch zu viel Strom. Bei den neuen Pixel 2 gibt es vielleicht da hardwaremäßige Änderungen, die das dann eben ermöglichen, noch weniger Strom zu verbrauchen. Und da ist es dann sinnvoll. Ich meine, klar, es ist eine Abwägungssache. Always on hätte ich gern benutzt, aber natürlich auch nicht, wenn ich dann alle 6 Stunden das Handy aufladen muss. Ja. Das geht natürlich auch nicht. Da wäre der Nutzen eben zu gering gewesen dafür. Aber vielleicht, also so 5-6 Stunden weniger Standby, das hätte ich vielleicht akzeptiert. Ja, weil die Standby-Zeit ist ja eigentlich, oder was Standby sage ich, die Nutzungszeit ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Ich komme normalerweise damit locker über den Tag. Ja, wenn ich jetzt 5 Stunden weniger hätte, dann würde es eigentlich immer noch reichen, für über den Tag zu kommen im Normalfall. Ja, das wäre okay. Aber wenn ich nach so mittags schon wieder aufladen muss, geht natürlich nicht. Ja. Klar. Also da bin ich ein bisschen enttäuscht von Oreo. Ich denke, vielleicht sollte Google da noch was machen, dass man hier beim alten Pixel dann noch vielleicht zumindest eine Funktion anbietet, wo man dann sagen kann, okay, also ich bin bereit dafür, doch ein wesentlicher Teil vom Akku einzubüßen, ja, und dafür die Always-On-Funktion zu haben. Weil das darf man nicht unterschätzen. Also damit könnte man wirklich jede Menge Sachen machen, die man so eben nicht machen kann. Ja? Oder wo so eben nicht sinnvoll sind. Ja, wie jetzt zum Beispiel, habe vorhin vergessen, wieder mein Tablet zu starten mit dem Countdown. Ja, das heißt, ich hoffe, die Sendung wird jetzt nicht allzu lange werden heute. Das wäre nicht notwendig gewesen, wenn ich diese Funktion bereits im Pixel hätte, ja, und die quasi immer sozusagen mitläuft. Ja, wäre schon nicht schlecht gewesen. Oh. So, sorry, das war jetzt der letzte Schluck Kaffee. Baristas Guru. Ah, lecker. So, jetzt wache ich vielleicht auch langsam mal ein bisschen auf. Ja, ja, also das ist schade. Ansonsten, tja, warten wir mal ab, das Google Pixel 2 und 2 XL. Aber die weiteren Gerüchte, da werdet ihr sicherlich nicht verschont werden davon. Ein weiteres Gerücht war ja, dass da ein Snapdragon 836 verbaut wurde. Das habe ich auch berichtet, ja. Das ist aber falsch, ja. Was, der Rio, der macht Fake News, oh lala. Ja, so ist es, ja. Okay, ich gebe es zu, ich habe Fake News gemacht, na und, so, ja. Könnt ihr mir Flasche Wodka schicken oder was? Ja, so sind ja immer die Russen, ne? Immer mit Russen. Ach, jetzt fange ich schon wieder an, sarkastisch zu werden, ne? Nein, Snapdragon 836 gibt es nicht. Laut Qualcomm arbeitet die Firma überhaupt gar nicht an einem 836-Prozessor. Dem kann man jetzt gegenüberstehen, wie man will. Aber Fakt ist, es gibt im Moment keinen 836. Ob es vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr einen 836 geben wird? Keine Ahnung. Ich glaube, das weiß Qualcomm noch nicht mal selbst. Ja? Aber wenn die sagen, jetzt arbeiten die nicht dran, dann wird der auch nicht in nächster Zeit herauskommen können. Also so ein Prozessor, auch wenn es nur eine leichte Änderung vom 835 ist, ja, oder wäre, den baut man nicht mal so in einer Woche oder so, ja. Das braucht Vorbereitung, das braucht Planung, das braucht die Fertigungsstraßen dafür, da muss produktionstechnisch was umgestellt werden. Und wenn Qualcomm hier nicht lügt, ja, und die haben noch gar keinen Plan erstellt für einen Snapdragon 836, dann kann der auch dieses Jahr oder Anfang nächstes Jahr nicht rauskommen. Wie also soll das Pixel einen 836er-Prozessor haben? Lustig ist, ich habe da Kommentare gelesen, wie enttäuscht die Leute das sind, ja, dass es jetzt doch nur ein alter 835-Prozessor ist und nicht der neue 836. Vollkommen daneben, ja. Ein alter 835, das ist der aktuellste Prozessor von Qualcomm, es gibt keinen 836. Was soll ich denn dazu jetzt noch sagen? Ja. Also manche Leute, die, das ist das Gefährliche mit den Gerüchten, ja. Da wird etwas gesagt, vermutlich, wahrscheinlich, scheinbar, ja. Und dann sind die Leute aber 100% drauf fixiert. Wahrscheinlich haben da wieder welche dann gesagt, ja, der 836-Prozessor ist viel besser als euer 835er-Dreck, also euer alter Müll, ja, und jetzt kriegen die gesagt, Snapdragon 836 gibt es nicht, das neue Google Pixel wird einen 835-Prozessor haben, ja, und dann sind die so enttäuscht, ja, weil sie sich selbst quasi zum Affen gemacht haben jetzt, und dann, ja, was sollen die dann auch anders machen, als sauer zu sein und zu sagen, Dreckspixel, ja, ich kaufe mir es nicht, weil da ist kein 836-Prozessor drin von von Qualcomm, ja. Was soll das? Oh, gut, Boykott, ja, Boykott, Pixel, ja, weil kein 836 drin ist. Stattdessen will man einen Phantomprozessor haben, ja, den es gar nicht gibt, aber egal, wenn der nicht drin ist, wenn das Teil keinen Phantomprozessor hat, dann wird es auch nicht gekauft. Ja, so ist es. Also, manchmal, ich muss schon sagen, ich weiß, ich versteife mich da jetzt wieder auf wenige. Allerdings ist es doch ziemlich bedenklich, wenn ich sowas sehe und vor allem, wenn dann auch einige Leute eben so reagieren, da frage ich mich schon manchmal, Mensch, was ist denn nur da los? Verstehen die Leute nicht mehr, dass erstmal es kann ja nicht passieren, was eben nicht möglich ist, ja. Was denkt man eigentlich heute, dass es die Magier sind? Ja, dass das Google hingeht und sagt, wir verbauen den 836, ja, und wenn Qualcomm sagt, den den gibt's nicht, das ist egal, wir verbauen den trotzdem. Wie jetzt? Ne? und es wird auch keinen Abbruch tun, weil das der aktuellste Prozessor ist. Also das heißt, warum sich jetzt einige Leute fühlen, als ob sie ein altes Teil da drin haben, das ist das aktuellste Teil, das es gibt. Ja? Hm? Das ist wie wenn man zum Autohändler geht, vielleicht muss man das so erklären, wenn man zum Autohändler geht, ja, ich will ein neues BMW, ja, weißt du. Ja? Und man kriegt dann eben den neuesten BMW gezeigt, ja, aber den hat mein Kumpel schon vor halbem Jahr gekauft, das ist ein neuer Auto, das, was willst du mir scheiß alten BMW verkaufen, ne? Ich bin wieder in Badesalzzeiten, glaube ich. Naja. Jedenfalls wird das Xiaomi Mi Mix 2, zu dem werde ich noch kommen, ja, auch nicht mit einem Snapdragon 836 ausgeliefert werden, so wie es die Gerüchte besagt haben, sondern sieh da, mit einem 835. Warum? Ja, wieso denn bloß? Wieso denn bloß? Meine Güte. Also, ich bin manchmal echt sprachlos. Aber was, ich frage mich, als was das über den Zustand der User aussagt. Ja, über die Masse der Leute, die sich durch solche Sachen leiten lassen. Ja, mal ganz davon abgesehen, dass der Prozessor einer der uninteressantesten Teile im Gerät sind, zumindest was die Leistung anbetrifft, weil es vollkommen sinnlos ist. Ja, dort, wo die Leute eher drauf achten sollten, nämlich auf RAM, auf Storage, dort wird oft dann geknausert von den Firmen und die Leute finden es dann auch noch okay und versteifen sich auf die Prozessoren. So geht es nicht. Ja? Der schnellste Prozessor ist überhaupt nichts wert, wenn nicht genug RAM hinten dran steht. Ja? Dann ist das alles nur Theorie. Das habe ich schon vor ich glaube jetzt, anderthalb Jahren oder so hatte ich das schon gesagt. So, oder waren sogar 2 Jahre, ich weiß es nicht. Die Zeit vergeht so schnell. Als die 64-Bit-Prozessoren so langsam kamen, bin ich jetzt total daneben. Doch, ihr seht, das ist alles schon so weit weg. Kann ich schon gar nicht mehr verstehen. Ja? Das Problem ist ja, mit dieser Einschränkung, ja, mit 3,6 Gigabyte, ja, so viel kann ein 32-Bit-System eben verwalten, ja, und mehr geht nicht. Das heißt, es wäre sinnlos gewesen, wenn man jetzt dort 4 Gigabyte verbaut hätte, ja, weil das kann nicht ausgenutzt werden damit. Vielleicht kennst du die ein oder andere noch von den Betriebssystemen her. Ja, also wer eine Linux-Distri mit 32-Bit installiert und hat 8 GB RAM, der ist nicht mehr ganz bei Trost, weil dann kann er die 8 GB RAM eben nicht nutzen. Ja, das ist sinnlos. Also muss der eine 64-Bit-Version installieren, damit er sein Maschinchen auch ausnutzen kann. Die Prozessoren sind ja eh 64-Bit. Also. Und hier ist es genauso gewesen. Aber auch, das zählt aber auch umgekehrt so. Wer jetzt einen 64-Bit-Prozessor hat, ja, und nicht genügend RAM, ja, der schmeißt die Perle vor die Säue. Der kann diesen Prozessor erst gar nicht ausnutzen. Ja? Und deswegen, also 4 GB mit einem 64-Bit-Prozessor ist gerade mal so okay. Dann kann man knapp 500 MB mehr ausnutzen als mit dem anderen Prozessor, sozusagen. Ja? Also grob. Ich möchte es jetzt nicht noch ins Detail gehen, ich quatsche schon wieder lang genug und viel zu viel ins Detail, aber na, so grob. Also, und deswegen mehr RAM, Leute, mehr RAM und vor allem mehr Storage. Ja, die Apps, die drehen teilweise komplett durch. Wahnsinn, was die Entwickler mittlerweile für Anforderungen haben. Ja, Spiele, 8, 9 GB, gibt's schon, Leute. Ja. Was will man da noch mit 16 GB Speicher anfangen? Ja, das sind 2 Apps. Verrückt sowas. Ja, allein, ich habe es schon mal gesagt, allein, weil ich Google Apps brauche. Ne? Aber nein, wo wird sich drauf fixiert? Auf den Prozessor. Vollkommen interessant. Ihr könnt mit einem 600er Serienprozessor mit einem neuen könnt ihr auskommen. Merkt ihr keinen Unterschied, wenn ihr nicht genügend Speicher und RAM habt. Ja? Naja. Gut, ich gehe jetzt mal weiter zu den News, weil jetzt wird es langsam schon wieder von der Zeit enger. Rekord für Vorbestellungen beim Galaxy Note 8 ist bereits gebrochen gegenüber zum Vorgängermodell. Unglaublich. Tja, ich hätte es ja fast nicht gedacht. Ne? Auch hier muss ich mich wieder fragen mit den Usern, okay, ne? Bedenklich, ja. Samsung ist das Apple Androids, ja. Die können machen, was sie wollen. Ja, egal. Hat keine Auswirkungen mehr. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dieses Note 7 Debakel, ja, mit Handys, die in Flammen aufgingen, vielleicht haben wir da alle das überdramatisiert, ja. Es war richtig, dass Samsung das Modell dann vom Markt genommen hat, musste auch, ja, ganz klar, aber vielleicht haben wir da alle zu viel Stellenwert dem gegeben, ja, das kann passieren bei Akkus, ja, das kann passieren, das ist kein Weltuntergang, da muss eben dann Samsung die Konsequenz ziehen, das haben sie gemacht, von daher schwamm drüber, jetzt werden wir mal sehen, wie das Note 8 abläuft. Man hat es ja auch schon deutlich gemerkt, das hatte ich letzte Woche schon gesagt, ne? Mit dem 3000 mAh Akku haben sie deutlich runtergeschraubt und das beim neueren Modell mit größerem Display. Da haben sie sich nicht getraut, einen stärkeren Akku zu verbauen. Ob das jetzt negative Auswirkungen hat auf die Standby-Zeit oder auf die Leistung, das wird sich zeigen, weil es kann durchaus sein, dass Samsung da Mechanismen implementiert hat, um Strom zu sparen, die Leistung des Gerätes weiter runterschraubt. Und das wäre dann auch nicht besonders gut. Ja. Also jedenfalls, was man nicht sagen kann, ist, dass es schlechte Presse hätte. Im Gegenteil, erste Reviews dieses Gerätes sind geradezu überschwänglich. Ja. Die Leute, die das bis jetzt geprüft haben, reviewed haben, sind wirklich begeistert davon. Und ich kann mir das auch vorstellen, ja, Samsung hat ja das Potenzial dazu, so ein Gerät auch durchzudrücken. Es hat kleine sogenannte Bezels. Der S-Pen wird in allerhöchsten Tönen gelobt von den meisten. Also das heißt, man kann da auch vernünftig was damit anfangen auf dem Note 8, was ich mir bei der Displaygröße eben auch tatsächlich gut vorstellen kann, ja. Und eigentlich ist das Rio Phone, ja, hundertprozentig, 6,3 Zoll Display, ja, mit S Pen, das finde ich absolut genial, ja. Wie gesagt, bei mir hängt es eben mit der Software zusammen, ich bin nicht bereit für ein, im Moment jedenfalls nicht für eine, für ein Samsung TouchWiz, da dauern mir die Updates einfach viel zu lange und es ist auch von der Dauer her, wie es die Updates dann gibt, wie lange es die Updates gibt, fraglich. Ja, das ist nichts für mich. Aber ansonsten von der Hardware, vom Formfaktor her, die Idee mit der S-Pen und so weiter, das ist alles wunderbar, das ist fantastisch, das hätte ich gerne. So ein Phone hätte ich gerne von Google. Ja, ich hätte gerne das Galaxy Note 8 Google. Ja, nein, Das Google Note 8 hätte ich gern. Ja. Würde ich sofort kaufen, auf der Stelle. Ja. Super. Wie gesagt, das Display trotzdem 6,3 Zoll ist nicht so extrem groß geraten, das Gerät meiner Meinung nach, weil eben die Ränder so klein sind. Ja. Von daher intelligent gemacht. Ich kann es verstehen, dass die Leute begeistert sind davon. Ja. Für mich eben, wie gesagt, scheidet es grundsätzlich eben schon mal aus durch die verwendete Software da drauf. Ja. Und nein, es reicht nicht, einfach einen Launcher zu installieren. Die Samsung-Software ist viel zu stark integriert, sei es jetzt beim Dialer, ja, beim Kontakten und so weiter. Und natürlich werkelt es auch im Hintergrund. Und ich habe schon mal gesagt, auch wenn ich genug Power auf so einem Gerät habe, ich will kein Prozent verschwenden damit, für einen Launcher, auf dem Launcher zu nutzen, auf dem System, das vollgestopft ist, ja, mache ich nicht, sorry. Und das letzte Samsung Phone, das war vor einigen Monaten, das ich in der Hand gehabt habe, was die wagen, sich zu tun mit den Google-Diensten, ist einfach unfassbar. Also als unbedarfter Nutzer ist das, sind sämtliche Vorteile von Android eigentlich weg, wenn man die Standardeinstellungen nimmt, ja. So unter dem Motto, Telefon kaputt, alle Bilder weg. So wie früher in den 2000ern, ja. Wo es noch kein Google Fotos und sowas gab, ne? Katastrophal, meiner Meinung nach, katastrophal. Aber wie auch immer, das Galaxy Note 8 hat gute Kritiken, hat den Verkaufsrekord gebrochen, Samsung macht scheinbar alles richtig und von daher kann man nichts groß dagegen sagen. Google hat eine tiefere Integration geplant bei der Google Phone App. Eben der Dialer, den ich eben schon angesprochen habe, den wird es so einfach für Samsung nicht geben. Und damit auch keine tiefe Integrierung von Google Duo, wenn sich Samsung dafür nicht entschließt, separat. Was sie auch bestimmt nicht tun werden. Bisher gab es ja auch diese Verbindung schon mit der Caller-Liste, dass dann zum Beispiel Anrufe von Google Duo auch in der Anrufeliste von dem von der Phone-App bei Google drin ist. Ja. Diese Integration wird jetzt noch weitergehen, sodass man zum Beispiel auch direkt Video-Calls machen kann von einem Dialer aus. Der erste Schritt vielleicht in Richtung iMessage, ja, wo man dann einfach mit der Dialer-App alles machen kann. Das wäre eigentlich auch eine schöne Geschichte. Es können ja alle Apps verteilt sein. Es können ja Google Allo sein, Google Duo und was weiß ich noch alles. Ja. Nur, wenn man dann eine Zentrale hat, nämlich eben die Phone-App, das wäre nicht schlecht. Dann würden es die Leute schon gar nicht mehr merken, ja, dass das verschiedene Apps sind. Es wird ja immer kritisiert. Die Leute wollen anscheinend die eierlegende Wollmilchsau. Ich meine, früher war das anders. Also sind wir froh gewesen, ja, wenn die App gesplittet wurde, weil der eine hat niemals in seinem Leben Video-Call benutzt und will das auch nicht benutzen. Finde es schlimm und schrecklich. Ja, muss dann aber wieder eine Mega-App installieren, wo das drin ist, ja, obwohl er es nie nutzt. Ja, jetzt ist Google hingegangen, hat das modular aufgebaut. Jeder kann das installieren, was er auch nutzen möchte. Ja, ist auch wieder nicht recht. Jetzt wollen die Leute die eierlegende Wollmilchsau, ja, die alles Mögliche kann, alles kann. Ja. Und ja, vielleicht ist das das Ideale. Man macht eine, quasi ein Portal, so eine Portal-App. Das ist, könnte die Phone-App sein. Und von dort aus kann man dann eben Nachrichten schreiben, also SMS, Hello-Nachrichten, Videocalls machen und so weiter und so weiter. Und dann sind alle zufriedengestellt. Hm? Weil die App wird ja nicht zu groß, weil ja die Apps sind ja ausgelagert, ne? Also die eigentlichen Apps. Man hat dort sozusagen nur den Zugang, die App wird aufgerufen davon. Also, könnte man doch machen. Alle Nokia-Android-Geräte bekommen Oreo. Das ist interessant. Alle neuen Android-Geräte bekommen das. Es war auch anzunehmen, aber jetzt haben wir definitiv eine Aussage. Nokia 3, 5, 6 und das Nokia 8 werden alle Oreo bekommen, was ich auch sehr begrüße. Zu dem Android Oreo selbst möchte ich noch ansagen, ich habe einige Bugs entdeckt, kann sie aber noch nicht festmachen. Vielleicht sage ich nächste Woche nochmal in den Themen mehr dazu. Aber momentan ist es nicht gerade so gut. Das Gboard ist bei mir eine Katastrophe. Ich kann die Sachen nicht mehr benutzen, diese Worterkennungsdinger. Also man hat ja so ein Personal Dictionary, ja. Die funktionieren nicht mehr. Ich hab mir da schöne Shortcuts angelegt, ja, so Phrasen und so weiter. Musste ich nur zwei Buchstaben eintippen zum Beispiel und dann wurde mir die Phrase oben vorgeschlagen, musste ich nur auswählen und zack, ja. Das geht nicht mehr. Also egal, was ich ins Personal Dictionary eintrage, wird ignoriert. Und das finde ich überhaupt nicht gut. Jetzt weiß ich nicht. Ich habe zwar mal einen Bug gemeldet, aber ob das an die richtige Stelle gekommen ist, weiß ich nicht, weil Gboard hat direkt ja eigentlich keine Feedback-Funktion. Habe ich das über Umwege machen müssen. Aber ehrlich gesagt, ich kann ja dort eh melden, was ich will. Das ist vollkommen interessant und ich sehe da auch keine große Chance. Wie viele Leute benutzen sowas, das Persian Dictionary und die Shortcuts vielleicht, was weiß ich, 0,5%. Und dann wird das Google noch nicht mal beachten. Ja. Schade. Das war eine sehr wichtige Funktion. Ich weiß nicht, ob ich das Gboard überhaupt, also die Original-Google-Tastatur überhaupt unter den Umständen noch weiter benutzen kann. Weil das brauche ich jeden Tag mehrmals. Tut mir leid, aber ich habe eben mal meine Phrasen. Ja. Und ich sehe da keinen Sinn drin, hier jede Menge mehr einzutippen. Auch die Worterkennungsvorschläge sind katastrophal geworden. Ich habe den Trend schon gemerkt. Schon vor dem Update war es schlimm. Seit Google eben mit dieser KI hier angefangen hat, in der Google-Tastatur. Früher war das so schön, da hat das richtig gut funktioniert. Und was mir jetzt die Tastatur vorschlägt, ist einfach unfassbar. Da schreibe ich 100 Mal den gleichen Satz. Und jedes Mal wird mir immer was Falsches vorgeschlagen, was folgt als Wort. Einfach nur blöd. Und ich weiß nicht, woran das liegt, aber die Tastatur ist momentan von der Worterkennung und von der Prediction, von der Wortvorhersage unbrauchbar geworden für mich. Absolut schlecht. Ja. Und jetzt muss ich mal überlegen, ob ich das Gboard ersetze durch eine andere Tastatur. Schade, weil gerade jetzt sind neue Funktionen hinzugekommen, beispielsweise die Sticker-Funktion, ja, wo ich sehr, sehr nützlich finde, aber die Worterkennung und die Vorhersage muss einfach funktionieren bei mir. Ich tippe mittlerweile schon so langsam wie am Anfang der Android-Zeiten, weil eben diese Vorschläge, die gemacht werden, einfach nicht stimmen. Vollkommen sinnbefreit, ja. Was würde man am Anfang von einer Nachricht schreiben, ja, wenn man zum Beispiel Hi, ja, und dann ein Name, den man schon 100 Mal geschrieben hat in dem Zusammenhang, ja, jeden Tag schreibt man das 3, 4, 5 Mal, Hi und der Name. Der Name ist auch in den Kontakten eingetragen, ja. Und nein, was wird dann vorgeschlagen? Irgendwelche Namen, die ich noch niemals eingetippt habe in dieses Smartphone, noch niemals, werden mir vorgeschlagen. Ja, und den brauchen wir nicht. Das war früher ohne Probleme möglich und jetzt ist einfach katastrophal. Ja, gerade vorhin habe ich jemanden beleidigt, ja, weil die Texterkennung das falsch übersetzt hat. Ja, ich habe das hier gerade noch. Ich habe auf Ello geschrieben. Ne? Ah, Moment. Wo war's denn? Achso, ja, genau. Ich habe durch die Texterkennung, ich wollte schreiben, ja, mein Ohr spinnt immer noch, ja, und ich habe geschrieben, nein, ihr spinnt immer noch, okay, dann kam da die Frage zurück, wer spinnt, warum, was haben wir getan, tja, ne, Google, ich verklag dich, ach so, ja, gleich mal wieder den Weird L anhören. Ja. Huawei zieht an Apple vorbei und wird Nummer 2 weltweit. Ja, so ist es. Nummer 2, also von den Smartphones. Ja, Smartphones. Die zweitgrößte Smartphone-Firma der Welt ist Huawei. Ja, größtes übrigens Samsung und zwar mit riesigem Abstand. Ja. Apple ist jetzt durch Huawei oder von Huawei überholt worden. Kann sich nochmal ändern, weil es wird jetzt bald wieder ein neues iPhone rauskommen. Dann wird es natürlich ansteigen. Man merkt es immer, wenn ein neues iPhone rauskommt, wird es kurzzeitig. Ja, geht es also hoch, ja, von den Verkaufszahlen, also vom Marktanteil der Verkaufszahlen wohlgemerkt. Ja, und dann fällt es aber wieder drastisch ab. Und jetzt sieht man das auch wieder. Und Huawei hat es jetzt geschafft, eben auch vorbeizuziehen. Und Samsung ist momentan also weit, weit vorne. Ja. Ja, wer hätte das gedacht, ne? Huawei, bei uns können die so nicht so richtig Fuß fassen eigentlich. Ja, aber das sieht man mal, dass es eben weltweit keinen dominierenden Markt sozusagen gibt. Wenn, dann höchstens vielleicht der chinesische, weil dann einfach von der schieren Masse der Menschen, ja, die Verkaufszahlen eben auch steigen können. Deswegen will ja auch Apple so unbedingt in China stärker Fuß fassen, was allerdings im Momentan eher nicht so klappt, wie sie sich das vorstellen. Ja. Und ja, dann wird auch mal schon so sich den Zensurgebaren unterworfen, ja, wird da schon mitgemacht. Hauptsache, man wird da etwas freundlicher aufgenommen, ja, aber naja. Naja, gut. Auf jeden Fall ist es bemerkenswert, dass man den, den man gar nicht so auf dem Plan hatte hier in Europa, dass der eben die Nummer 2 jetzt weltweit ist. So schnell kann das gehen. Ja, wenn wir immer von Monopolen und so weiter sprechen, ja, man sieht, wie schnell das funktionieren kann, wie schnell das gehen kann. Ja, Apple hatte einen wahnsinnigen Marktanteil. Weiß nicht, alles fast an Smartphones mal kurzzeitig, ja, und ja, auf einmal zack sind sie abgeschlagene Nummer 3. So geht das. Foldersync hat mich mal wieder überrascht, ja, der Pionier der File Manager, eigentlich ja ein Cloud Sync Tool. Ja, um zum Beispiel Ordner auf dem Smartphone synchron zu halten mit Ordnern in der Cloud. Dafür ist es eigentlich gedacht, hat aber auch einen sehr guten File-Manager. Simpel, einfach alle normalen Funktionen vorhanden. Ja. Und zusätzlich eben auch diese Sync-Funktion war schon mal App der Woche. Und zwar in der Ausgabe 96 vom Uncast. 96. Irre, ja. Und so lange gibt es eben die App schon und so lange ist die so gut, dass sie sich jetzt wieder auf meinem Smartphone breit gemacht hat, nachdem der AS File Explorer da nicht so optimal funktioniert hat in der letzten Zeit und einfach auch von den Funktionen her ein bisschen überfrachtet war. Habe ich jetzt eben wieder auf FolderSync umgestellt, um eben auch bei verschiedenen Cloud-Anbietern meine Daten zu verteilen. Ja, das ist nämlich sehr, sehr schön. Man kann da festlegen, zum Beispiel, ja, der Pictures-Ordner wird auf Google Drive hochgeladen, der Dokumenten-Ordner auf Mega oder die Videos werden automatisch auf Amazon Cloud hochgeladen. Ja, und es gibt so viele Cloud-Dienste, die man mit FolderSync nutzen kann. Unglaublich. Sogar das MyDrive in der Schweiz kann man nutzen damit. Also direkt integrieren, so als ob man einen lokalen Folder eben hätte. Kann dort auch surfen, Dateiänderungen vornehmen, hin und her kopieren zwischen lokalen Speicher und dem Cloud. Oder eben auch automatisch synchron halten. Ja, was wirklich sehr, sehr viel Nutzen bringt. Und man kann auch das so einstellen, dass es zum Beispiel stromsparend ist. Das heißt, nur alle Stunde zum Beispiel überprüfen oder nur, wenn es im Wi-Fi ist und so weiter und so weiter. Sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Funktionen, aber trotzdem mit einem super einfachen, simplen File-Manager. Deswegen immer aktuell noch Folder Sync. Front Row Camera Live Logging kostet. Tja, ich will da gar nicht so viel davon sprechen. War immer eine Idee von mir, Live Logging mit einer Kamera zu machen. Ja, scheiterte immer daran, dass die Kameras unhandlich waren, dass sie nicht genug Laufzeit hatten. Also wenn ich zum Beispiel geocachen gehe und da 8-9 Stunden loslaufe, da kann ich nicht die eine normale Kamera nehmen und da eben das zum Beispiel als Videofunktion nutzen. Außerdem ist die Kamera meistens dann eben in der Tasche, da kann man eh keine Aufnahmen machen und so weiter. Diese Front-Row-Kamera, die hängt man sich um oder kann sie auch in die Hemdtasche per Clip stecken und dann läuft die mit, ja, überall wo man hingeht, und man kann sie einstellen, entweder Video machen, da ist die Kamera natürlich auch schnell leer, oder in alle paar Sekunden ein Bild. Das finde ich viel, viel besser für Live-Vlog geeignet, denn man will ja quasi wie eine Spur aufzeichnen, was man den Tag über gemacht hat, wo man war und so weiter. Und da reicht es durchaus aus, wenn alle paar Sekunden nur ein Bild aufgezeichnet wird. Ja. Das ist auch die ideale Ergänzung übrigens zu der Timeline von Google, die ja quasi die Bewegung selbst aufzeichnet, ja, und dann in Google Maps darstellen kann. Das kombiniert, da hat man dann ein komplettes Live-Logging-System, ja, wo man dann wunderbar wie ein automatisches elektronisches Tagebuch machen kann. Ja. Und ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Denkt mal dran, ihr habt 1000 Bilder pro Tag, ja, lückenlos dokumentiert, Wahnsinn. Ja. Kleine Empfehlung von demjenigen, ich habe hier einen schönen Artikel verlinkt, der bleibt auch verlinkt, könnt ihr mal reinschauen, Mr. Mobile, er empfiehlt auf dem Klo das vielleicht auszuschalten, sonst könnte da was, naja, außerdem vielleicht auch nicht live posten, ist möglich, übrigens Livestreams zu YouTube, Twitter und so weiter geht, kann man machen. Aber vielleicht sollte man das nicht generell machen, sondern nur bei Bedarf. Und ansonsten das Live-Logging eben privat machen. Dann kann man dann auch noch das ein bisschen, naja, auswählen, was man dann weiter rausschickt. Weil oftmals sind da eben Sachen dabei, die will auch gar keiner sehen, weil es einfach langweilig ist. Leeco schließt die Webseite in den USA. Ja, Leeco hat ja Probleme, ich habe es schon mal angesprochen, scheint jetzt akut zu werden. Also die Website in den USA ist down und man rechnet nicht damit, dass sie auch nochmal eröffnet wird. Wie das international aussieht, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall scheint erstmal die Distribution in den USA jetzt eingestellt zu sein. Ob man die Geräte jetzt noch kaufen sollte, weiß ich nicht. Es gibt noch Links zu einem Shop auf Amazon von Leeco, aber wie gesagt, Fragezeichen, ob man das überhaupt noch machen soll. Gerüchte, Google könnte HTC kaufen. Ich möchte es nur kurz anreißen. Ja, ich habe das gelesen und ich halte es auch für durchaus möglich. Ja, hat Google auch schon mit Motorola gemacht. Das könnte HTC helfen. HTC hat nämlich massive finanzielle Probleme mal wieder. Und sie suchen übrigens auch aktiv eine Firma, die HTC aufkauft. Also definitiv wird ein Käufer für HTC gesucht. Oder zumindest für eine massive Partnerschaft, wo die größten Teile der Firma übernommen werden. Ja. Und Google würde sich da natürlich anbieten. Ja, die Gerüchte besagen, die Verhandlungen laufen und Google wird die Firma wohl übernehmen. Was Besseres könnte HTC eigentlich nicht passieren. Motorola jedenfalls hat es sehr, sehr gut getan. Zwar wurde die Sparte weiterverkauft an Lenovo, nachdem sie erstmal ein richtiger Schub bekommen hat in Richtung positiven PR, ja, jetzt Motorola ist jetzt Google und so weiter, ja, da sind die Investoren wieder rausgekommen und Lenovo hat es dann gekauft, jetzt schwimmt Lenovo immer noch auf dieser Welle mit, haben auch einiges von Google gelernt, die entsprechende Entwicklerabteilung dort, denn die machen auch Geräte, die sehr nah am Stock Android sind, was natürlich auch wieder den Sicherheitsupdates und der Geschwindigkeit von denen zugute kommt, also ist richtig gut. Wenn sowas HTC widerfahren würde, egal wo dann die Firma am Schluss landet, bei welchem Anbieter, wäre das nur gut für HTC. Außerdem hat HTC etliche Patente auch, die wiederum Google gut gebrauchen könnte. Von daher ist es nicht so abwegig, ja, dass eben so ein Geschäft vielleicht doch zustande kommt. Das Xiaomi Mi Mix 2. Ich sag's jetzt einfach mal so, ist jetzt offiziell vorgestellt worden. Auch hier haben wir ein Gerät, das so gut wie keinen Rahmen hat, sogar noch viel weniger Rahmen als hier das Samsung Galaxy Note 8. Hat ein 6 Zoll Display, ist entsprechend dann auch noch kleiner. Mit 2160 x 1080 Spielpunkten Auflösung, einem 18:9 Format, also nicht erschrecken, 18:9 ist halt dann das Format, ein Snapdragon 835, wie ich vorhin schon gesagt habe, den der 836 existiert nicht, ist ein Phantomprozessor, gibt's nicht. Grafikchip ist ein Adreno 540, wird ausgeliefert in 64 GB, 128 GB oder 256 GB Speicher, yay. Der Hauptspeicher wird 6 GB oder 8 GB betragen, ja, je nach Version. Und das ist mal ein Wort, 8 GB Speicher, yay, ausgerüstet für die nächsten 2 Jahre. 3400 mAh Akku, Kamera wird ein 12 Megapixel von Sony genommen. Das dürfte für einige wahrscheinlich enttäuschend sein. Ja, doch nicht so die optimale. Aber na gut, okay, man kann halt nicht überall top sein. Dennoch ist immerhin 4K-Video-Aufzeichnung möglich, Front-Facing-Kamera, 5 Megapixel. Dann 185 Gramm für so ein großes Telefon ist es eigentlich recht okay. Fingerabdruckscanner natürlich, Quick Charge 3.0. Dual-SIM-Slot, also das dürfte auch interessant sein für Leute, die das Telefon geschäftlich und privat nutzen. Der Preis für so ein Gerät ist gar nicht so schlecht. Das fängt an bei $506 bis $720 für die Special Edition mit den maximalen technischen Daten. Ist eigentlich gar nicht schlecht für dieses Gerät mit den Daten. Wahnsinn. Ja. Also, man kann gespannt sein, ob das sich vielleicht zu einem ernsthaften Mitbewerber machen könnte. Allerdings, Problem ist, dass Xiaomi wieder keine richtigen Vertriebskanäle hat. Von daher kann es sein, dass es bei uns gar nicht offiziell rauskommt jemals, noch nicht in den USA. Und deswegen, naja. Ja, wenn sich Englisch mal lohnt, neuer Newsfeed, ich dachte, das wäre nichts Besonderes, heute lese ich, der kommt auch bald nach Deutschland. Okay, habe ich jetzt schon seit einigen Monaten endlich mal, ja, habe ich was rechtzeitig bekommen, ich weiß, warum das so ist, und zwar, das Ding steht auf Englisch und dort gibt es eben schon den neuen Newsfeed seit Juni und dann habe ich den auch gekriegt. Ich glaube, im Juli habe ich den bekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Es gibt jetzt viel mehr da zu sehen. Die News-Sektion und die private Sektion ist getrennt. Contra ist meiner Meinung nach, dass die News-Sektion das erste ist, was man sieht und zur privaten Sektion erst sich durchklicken muss. Das finde ich überhaupt nicht gut. Vorher hatte ich das so, ich habe den Google Now Stream gesehen und dort waren meine wichtigen Daten erstmal zuerst drin, also das, die ganzen Sachen, ja, zum Beispiel ob zu meinem Ziel, das ich im Kalender drin habe, auch jetzt Stau ist und so weiter oder nicht, ne? Jetzt sind die News als erstes drauf und das finde ich überhaupt nicht okay, ja. Also, tut mir leid, also mein Termin ist mir immer noch wichtiger als irgendwelche News. Obwohl ich ein News-Junkie bin. Aber auf jeden Fall kriegt ihr den jetzt, kommt auch in Deutschland. Vielleicht kann man es ja auch demnächst mal umstellen, dass man die Privatinformationen erst sieht und auf die News einfach mit dem Klick drückt, ja. Statt umgekehrt. Neues Humble Bundle ist auch draußen. Vive la France. Super zu empfehlen, Leute. Es sind ein paar geniale Games dabei wieder. Und zwar haben die alles eins gemeinsam. Die kommen aus Frankreich. Made in France, tatsächlich, ja. Und das sind echt ein paar geniale Sachen dabei. Pang Adventures beispielsweise, Unworded, ist so skurril, dass man es einfach gespielt haben muss. Ja? Alles aus Buchstaben. Praktisch ein Buchstabenpuzzler, aber nicht so, wie ihr denkt. Okay Golf ist dabei, ein fantastisches Golfspiel. Eigentlich das Einzige, was wirklich vernünftig ist auf dem Smartphone. Irre. Goblins Trilogy, alle Goblins-Spiele, ja genau die, die hatte ich ursprünglich mal auf dem CGA-Rechner gespielt, im CGA-PC, Wahnsinn, das kommt gleich wieder das Retro-Feeling auf und es ist auch absolut Retro. Und dann ein Spiel, das wirklich ganz abgedreht ist, was total anders ist, und zwar heißt das A Normal Lost Phone, ja. Und ihr findet quasi auf der Straße ein Smartphone und das ist nicht gesperrt. Und ihr sucht dann in den privaten Daten, schnüffelt quasi in den privaten Daten rum und macht da immer weiter und immer weiter, denn ihr seid etwas auf der Spur. Ihr klickt euch durch die Textnachrichten, Fotos, Applikationen und stellt fest, dass die Besitzer dieses Phones ein düsteres Geheimnis haben. Ja. Ihr seht die Probleme von den Freunden, Familien, Beziehungen und so weiter. Und dann, ja, dass da auch jemand verschwunden ist, mysteriös. Also, ihr könnt da quasi das Leben eines anderen erforschen. Vielleicht als Mahnung gedachtes Spiel auch. Ja. Leute, passt auf, ne, auf euer Smartphone. Aber auf der anderen Seite auch ein ganz neuartige Idee eines Puzzle-Games, wenn man so will. Ja, Adventure, Krimi, ja, alles zusammen. Wenn ihr eben dort euch auf in die Welt dieser Personen hineinsaugen lässt, durch das Smartphone von denen, das ihr gefunden habt. Also nicht übel. Und eine total, total geniale Idee, finde ich. Allein das Spiel sind die kompletten 5 Euro wert, die man da zahlen muss. 4,15 Euro sind es eigentlich. Um alle diese Spiele zu bekommen, sind noch mehr dabei. Könnt ihr jetzt durchklicken. Und das gibt es auch noch 7 Tage lang. Also habt ihr noch genug Zeit. Guckt es euch mal an. Humble Bundle ist verlinkt. Und damit bereit für euren Einsatz. App der Woche ist Jotterpad. Jotterpad ist keine einfache Notiz-App. Ja, da geht nichts über Note Everything, meiner Meinung nach. Aber Jotterpad ist das ideale Tool, wenn ihr zum Beispiel größere Dokumente schreibt oder Geschichten oder Storyboards, Filme, ja, macht, Dialoge etc. Ja, und ideal für die Leute, die auch unterwegs auf einmal Ideen bekommen und es unbedingt niederschreiben müssen. Dafür ist dann die entsprechende Form schon richtig gut vorhanden. Die freie Version ist sehr eingeschränkt, muss ich sagen. Trotzdem bietet sie schon so die Grundidee, Grundfunktion. Und man merkt es gleich beim Schreiben. Ja, das ist gedacht für richtige Dokumente. Und damit meine ich eben jetzt nicht geschäftliche Dokumente oder so, sondern ja, für Bücher zu schreiben, Novels, ja, Lyrik und so weiter und so weiter. Insbesondere die Screenplay-Sachen sind sehr, sehr interessant, ja. Und wenn ihr dann so ein Dokument fertig habt, könnt ihr es auch per PDF ausdrucken oder in verschiedenen Dateiformaten übermitteln. Je nachdem, was für eine Version ihr dann kauft, könnt ihr auch so Markup-Languages benutzen, ja, um das auch gleich etwas zu gestalten und so. Das finde ich also ganz, ganz gut. Die Übersicht von den gespeicherten Dokumenten ist auch sehr schön. Ihr habt auch eine Funktion, die ihr freischalten könnt, zum Beispiel ein integriertes Dictionary mit Erklärung halt, ja. Also nicht nur keine Wortkorrektur, ja, sondern eine tatsächliche Erklärung, also ein richtiges Dictionary, ja, ein Wörterbuch, wo ihr dann nachschlagen könnt, um zum Beispiel dann eben passende Synonyme zu finden und so weiter. Das ist gar nicht so selten. Also wenn ihr als Autor etwas schreibt, dann kommt ihr einem Dictionary eben nicht vorbei. Ja. Und das integriert für unterwegs ist ja auch nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, von daher ist das vielleicht zwar auch wieder eine Nische, die bedient wird, aber wenn ihr wirklich Stories, Kurzgeschichten, Bücher, Ähnliches schreibt oder dafür unterwegs Ideen sammelt und die dann schnell als Notiz zu Papier bringen wollt oder eben nicht zu Papier, sondern eben zur App bringen wollt, ja, um die dann eben später dann weiter auszubauen am Computer, ist das die geeignete App dafür. Vor allem, weil ihr auch die als Datei übertragen könnt, ja, und eben an den Computer beispielsweise schicken könnt oder per E-Mail etc. Und dann eben als Textdatei habt, als Textdatei oder eben als Markup-Datei, HTML etc. Ja, und deswegen ist auch der Preis noch, sage ich mal, okay. Im Video seht ihr hier ein bisschen, das habe ich da eingeblendet, habe mal die App etwas euch gezeigt hier. Momentan gibt es ein Angebot für Kreative, ja, 20% Nachlass. Also es gibt da mehrere Pakete. Das Kreativpaket, es gibt zum Moment 20% Nachlass. Das muss ich jetzt gerade mal gucken. Das kostet dann 4,69 Euro. Dann kriegt ihr dann eben die Markdown-Previews und Syntax-Highlighting. Ein Dark Theme, ein Typewriter-Mode, sehr interessant. Auch das Typeface könnt ihr dann selbstständig ändern. Dieses Dictionary, das ich eben schon gesagt habe, und auch ein Reim-Dictionary gibt es auch dazu, Wahnsinn. Snapshots könnt ihr machen, also von all euren Dokumenten als Snapshots praktisch speichern. Das PDF-Wasserzeichen wird entfernt und ihr bekommt DocX und RTF-Export. Wenn ihr die Pro-Version nehmt, habt ihr natürlich auch all das, was es in der Creative-Version gibt, plus eben noch ein Fountain-Preview. Das ist also auch so eine spezielle Markup-Language-Fountain. Ja? Preview und Syntax-Highlighting. Dann Screenplays könnt ihr dann machen. Charakter- und Syntax-Prompt. Ja? Und. So ein paar anderen Sachen dabei. Für 14,99. Ja. Das kommt einem, wie gesagt, erstmal viel vor für so eine Notiz-App, aber es ist eben keine Notiz-App und für die Leute, die das wirklich professionell machen oder semi-professionell machen und eben so Ideen haben und dann schnell da was draus machen wollen, zu jeder Zeit, für die ist das einfach unbezahlbar, diese App. Auch ist die App ausgelegt drauf, für externe Tastaturen gleich zu benutzen, speziell was eben für Vielschreiber unterwegs mit einer so portablen Tastatur wirklich traumhaft dann ist. JotterPad nennt sich das Writer Screenplay Novel. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Infos, Fragen, Kommentare, Anregungen habt, nur her damit auf der Community auf YouTube könnt ihr das loswerden, entweder zum Videobeitrag oder eben ins Diskussionsforum auf YouTube. Ja, gibt's dort tatsächlich. Und ja, die Links und Informationen findet ihr auf uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com. Und ja, damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!